Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. So ging der Kaiser unter dem prächtigen Thronhimmel und alle Menschen auf der Straße und in den Fenstern sprachen: Wie sind des Kaisers neue Kleider unvergleichlich? Welche Schleppe er am Kleide hat, wie schön sie sitzt. Keiner wollte es sich merken lassen, dass er nichts sah. Denn dann hätte er ja nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Keine Kleider des Kaisers hatten solches Glück gemacht wie diese. Aber er hat ja gar nichts an, sagte endlich ein kleines Kind. Kindermund tut Wahrheit kund. Ist das so? Glaubst du, ich lüge? Nein, aber warum sollten gerade Kinder die Wahrheit sagen? Sie können nicht anders. Denn das Lügen müssen wir Menschen erst lernen. Kleinere Kinder haben noch große Probleme damit, die Unwahrheit zu sagen. Sie verstehen nicht, wozu das gut sein soll. Na, um andere zu täuschen. Man lügt, um Schädliches zu vertuschen und sich selbst in ein besseres Licht zu rücken. Aber für Kinder ergibt es keinen Sinn, die Unwahrheit zu sagen. Sie denken, dass alle Menschen das Gleiche spüren, erfahren, sehen und hören. Erst im Alter von etwa 3 Jahren fangen Kinder an zu begreifen, dass andere Menschen auch einen anderen Wissensstand haben als sie selbst. Psychologen wie Matthias Gamer von der Universität Würzburg sprechen dabei von der Theory of Mind. Das heißt also die Fähigkeit, dass ich mich in andere Menschen hineinversetzen kann, dass ich abschätzen kann, was wissen andere Menschen und was wissen sie nicht. Wenn diese Fähigkeit noch nicht da ist, dann kann man auch nicht lügen, weil man davon ausgeht einfach, und das tun kleine Kinder, dass alles, was sie wissen, auch andere wissen und umgekehrt. Das heißt, erst wenn man diese Grenze wahrnehmen kann, dass das, was ich selber an Wissen habe, nicht unbedingt meine Umgebung hat, erst dann kann ich bewusst das auch einsetzen und meine Umgebung täuschen oder lügen. Kleine Kinder können also tatsächlich noch nicht bewusst lügen. Die ersten komplexen Lügen kommen Kindern mit etwa 4 oder 5 Jahren über die Lippen. Und wieso entwickelt sich die Theory of Mind erst mit der Zeit? Weil sich auch unser Gehirn im Laufe der Kindheit noch entwickelt. Wir alle kommen mit einem unfertigen Gehirn zur Welt. Während der Kindheit und Jugend ist das noch eine große Baustelle. Nervenzellen entstehen und Verbindungen zwischen Nervenzellen werden geknüpft. Dieser Reifungsprozess betrifft im Alter zwischen 3 und 7 Jahren besonders stark den Teil des Gehirns, der direkt hinter der Stirn liegt, den präfrontalen Kortex. Er ist verantwortlich für komplexe Planungsvorgänge und Reaktionsvorbereitungen. Alles Dinge, die man zum Lügen braucht. Deswegen gilt die Fähigkeit zu lügen bei Kindern auch als ein Indikator für die geistige Entwicklung. Wer lügen kann, der hat schon ein recht weit entwickeltes Gehirn. Ist Lügen demzufolge eine rein menschliche Eigenschaft? Es ist immer noch sehr debattiert, ob und inwiefern andere Spezies fähig sind zu lügen, weil da ist ein bisschen die Frage, was versteht man alles unter Lügen? Also zum Beispiel, dass Tiere sich tarnen gegenüber anderen Tieren. Ist das vergleichbar mit einer Lüge? Es ist schwer zu sagen. Schließlich lügen wir Menschen mit Hilfe unserer Sprache. Und kein anderes Tier hat eine so differenzierte Sprache wie wir. Aber zumindest bei einigen Tieren findet man ein lügenähnliches Verhalten. Menschenaffen, die besonders wertvolle Nahrung finden, verheimlichen diesen Fund vor ihren Artgenossen. Sie locken ihre Gruppe sogar von der Fundstelle weg an ganz andere Orte, um sich später ganz allein über die versteckten Leckerlis herzumachen. Und auch Rabenvögel zeigen ein ähnliches Verhalten. Sie täuschen und tricksen, damit ihnen kein ranghöheres Tier das Futter klaut. So ein Verhalten, das jetzt alleine sich auf Verhaltensebene zeigt, also nicht jetzt auf sprachlicher Ebene, deutet für uns schon eher darauf hin, dass das sowas ist wie eine Lüge oder eine Täuschung. Aber es ist eben, wie gesagt, schwer zu vergleichen, eventuell mit den verbalen Lügen, die die Menschen eben primär zeigen. Wenn Kinder anfangen zu lügen, dann gelingt es ihnen schon bald recht gut, sich ganz unauffällig zu verhalten. Sie bleiben ruhig und halten den Augenkontakt. Ganz so, als würden sie die Wahrheit sagen. Was ihnen noch Probleme bereitet, ist die Lüge selbst. Im Laufe der Kindheit gelingt das Lügen dann immer besser. Irgendwann im Jugendalter haben die meisten Menschen das Lügen verinnerlicht. Lügen wird zu etwas ganz Alltäglichem. Im Alter nimmt unsere Fähigkeit zu lügen dann übrigens wieder ab und wir lügen seltener. Die Gründe dafür sind noch nicht ganz klar. Vielleicht liegt es daran, dass unser Gehirn im hohen Alter abbaut und alten Menschen das Lügen schwerer fällt. Möglich ist aber auch, dass ältere Menschen Lügen als moralisch verwerflicher einschätzen als junge Menschen. Es gab einmal einen Hirtenjungen, der sich um die Schafherde kümmerte. Eines Tages war ihm sehr langweilig, und so beschloss er, den Dorfbewohnern einen Streich zu spielen. Er rief: »Hilfe! Ein Wolf! Ein Wolf!« Die Dorfbewohner hörten sein Geschrei und rannten zu ihm, um zu helfen. Als sie ihn erreicht hatten, fragten sie ihn: »Wo ist der Wolf?« Der Hirtenjunge lachte laut und sagte: »Haha, ich hab nur mit euch gespielt und ihr seid auf meinen Streich hereingefallen.« Viele von uns lügen jeden Tag. Fragt man Menschen danach, wie oft genau, dann kommt man im Mittel auf 2 Lügen am Tag. Allerdings geben viele Menschen an, gar nicht gelogen zu haben, während andere mit 10 Lügen am Tag prahlen. Die genauesten Daten darüber, wie oft wir einander belügen, stammen von der US-amerikanischen Psychologin Bella DePaolo. Im Jahr 1998 führte sie eine umfangreiche Tagebuchstudie durch. Sie bat 147 Personen, eine Woche lang jede soziale Interaktion von mindestens 10 Minuten Dauer zu dokumentieren. Zusätzlich sollten die Teilnehmer jede Lüge notieren und auch dazu schreiben, wie sie sich vor, während und nach dem Lügen fühlten. Das ist die umfangreichste Studie, die in dieser Art gemacht wurde bislang. Bei der Auswertung der Tagebücher kam heraus, durchschnittlich logen die Probanden in jedem 3. bis 5. Gespräch. Wer seinem grantigen Chef einen guten Tag wünscht, obwohl er ihn nicht leiden kann, der muss das nicht als Lüge klassifizieren. Das sind eher so soziale Konventionen, was ich nicht als Lüge bezeichnen würde. Also eine Lüge ist tatsächlich, dass ich intentional etwas kommuniziere, was in meinem eigenen Wissen nicht der Wahrheit entspricht. Und das häufig eben auch mit einem ganz klaren Ziel verbunden ist. Also eine andere Person etwas glauben zu lassen, was nicht der Wahrheit entspricht. Und das würde ich abgrenzen von so, ja, sozialen Normen oder Konventionen, an die wir uns tagtäglich halten, ohne groß drüber nachzudenken. Nahestehende Menschen logen die Probanden weitaus seltener an. Und wenn sie es doch taten, dann fühlten sie sich schlecht dabei. Fremden Personen oder entfernten Bekannten hingegen präsentierten die Probanden viel häufiger Lügen, ohne dass sich dabei ihr schlechtes Gewissen zu Wort meldete. Das scheint plausibel. Enge Beziehungen basieren auf Vertrauen, Offenheit und Ehrlichkeit. Eine Lüge untergräbt dieses Fundament und entwertet die Beziehung. Wenn wir unsere Freundschaften erhalten wollen, dann sollten wir sie nicht durch Lügen torpedieren. Außerdem glaube ich, dass gute Freunde unsere Lügen viel zu gut durchschauen. Genau. Enge Freunde oder Partner kennen uns so gut, dass sie eine Lüge in vielen Fällen ganz leicht entlarven. Vielleicht, weil sie unlogisch wirkt oder nicht zu unserem Charakter oder Verhalten passt. Allerdings stimmt das auch nicht immer. Manche Personen bemerken eine Lüge nicht oder wollen sie nicht bemerken. Einen gewissen Anteil hat die Person, die belogen wird, natürlich schon, weil der Sender sozusagen, also die Person, von der die Lüge ausgeht, natürlich sich immer überlegt, auch wann es sinnvoll ist, eine Lüge zu äußern und wann nicht. Das heißt also, es ist etwas, was man mit der Sozialisation auch erwirbt, diese Fähigkeit, dass man erkennen kann, okay, wann lohnt es sich zu lügen und wann sollte man es lieber lassen, weil es ohnehin auffliegt, dass man lügt. Wenn man von vornherein denkt, die wird eh nicht erfolgreich sein, dann lässt man es möglicherweise. Manche Menschen sind auch einfach bessere Lügner als andere. Die lügen, dass sich die Balken biegen und niemand bemerkt es. Andere werden sofort rot oder stottern oder verraten sich sonst irgendwie. Lügen ist für unser Gehirn eine Meisterleistung. Es ist viel schwieriger, als die Wahrheit zu sagen. Der Hintergrund ist der, dass man annimmt, dass die Wahrheit so eine Art Default-Modus ist. Das heißt, etwas, was automatisch passiert. Das kann damit zusammenhängen, dass wir in den allermeisten Gelegenheiten die Wahrheit sagen. Und deswegen ist die seltene Lüge, das ist es bei den meisten Menschen ja eben, mit mehr Aufwand verbunden. Weil man muss verhindern, dass die Wahrheit herausrutscht. Und man muss dann auch noch recht flexibel wechseln können zwischen der Wahrheit und der Lüge. Klar. Die Wahrheit möchte immer als erstes heraus. Und wenn wir lügen, muss eine falsche Geschichte sich sozusagen vordrängeln und die Wahrheit zurückschubsen. Dazu kommt, dass wir eine Lüge planen müssen, damit sie funktioniert. Sie muss logisch klingen und gut darauf abgestimmt sein, was unser Gesprächspartner weiß bzw. nicht weiß. Gleichzeitig muss der Lügner eigene körperliche Stresssignale unterdrücken und die Reaktion seines Gesprächspartners im Auge behalten. Und zudem muss er flexibel zwischen Wahrheit und Lüge wechseln können. Denn in einem Gespräch lügen wir nicht konstant, sondern verpacken die Lüge zwischen vielen Scheiben Wahrheit. All diese kognitive Anstrengung generiert unglaublich viel Stress. Wenn das für unser Gehirn so anstrengend ist, kann ich dann durch Übung ein besserer Lügner werden? Ich kann ja schließlich auch Schach spielen und Kopfrechnen trainieren. Darüber sind sich die Forscher nicht ganz einig. Ältere Studien aus dem Jahr 2005 sagen nein. Neuere Studien hingegen finden einen Trainingseffekt. Wer öfter lügt, dem fällt das Lügen bald immer leichter. Wer hingegen öfter die Wahrheit sagt, der hat größere Schwierigkeiten damit, auf einmal wieder zu lügen. Es gibt Studien, das sind allerdings laborexperimentelle Studien, wo man Versuchspersonen bittet zu lügen. Und da stellt man fest, dass wenn man die einfach sehr häufig bittet zu lügen, dann sind sie irgendwann tatsächlich besser darin. Also sind zum Beispiel schneller als jemand, der nur selten lügt. Aber das hat nicht unbedingt was zu tun auch mit Lügen im alltäglichen Leben. Es war einmal ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen. Und die Mutter mochte sagen, was sie wollte, sie konnte es nicht dazu bringen. Endlich überkam die Mutter einmal Zorn und Ungeduld, dass sie ihm Schläge gab, worüber es laut zu weinen anfing. Nun fuhr gerade die Königin vorbei. Und als sie das Weinen hörte, ließ sie anhalten, trat in das Haus und fragte die Mutter, warum sie ihre Tochter schlüge, dass man draußen auf der Straße das Schreien hörte. Da schämte sich die Frau, dass sie die Faulheit ihrer Tochter offenbaren sollte und sprach, »Ich kann sie nicht vom Spinnen abbringen. Sie will immer und ewig spinnen und ich bin arm und kann den Flachs nicht herbeischaffen.« Da antwortete die Königin, »Ich höre nichts lieber als Spinnen und bin nicht vergnügter, als wenn die Räder schnurren. Gebt mir eure Tochter mit ins Schloss. Ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen, so viel sie Lust hat.« Die Mutter war es von Herzen gerne zufrieden. Und die Königin nahm das Mädchen mit. Hätte die Mutter nicht einfach vertuschen können, dass ihre Tochter nicht spinnen mag, anstatt der Königin so eine Lüge aufzutischen? Aber beides sind doch Lügen. Einmal lügst du, indem du falsche Informationen hinzufügst. Das andere Mal lügst du, indem du wichtige Informationen verschweigst. Und in diesem Fall lügt die Mutter aus Eigennutz. Sie will vor der Königin gut dastehen. Aber man lügt ja nicht immer nur deshalb, um einen Vorteil zu erlangen. Manchmal lüge ich, um eine andere Person zu schützen. Deswegen unterscheiden Wissenschaftler auch zwischen sozialen Lügen, die einer anderen Person nutzen, und egoistischen Lügen, die nur uns selbst helfen. Und bereits Kinder im Alter von 3 Jahren verstehen, dass egoistische Lügen schlecht sind. Wenn ich meiner Mutter sage, ich kann nicht zum Mittagessen vorbeikommen, weil ich krank bin, obwohl ich in Wahrheit Fußball schauen will, dann ist das eine egoistische Lüge. Das ist es. Du lügst zu deinem eigenen Vorteil. Meistens präsentieren wir solche egoistischen Lügen aus psychologischen Gründen. Wir wollen uns besser darstellen, als wir sind, oder uns eine Peinlichkeit ersparen. Oder eben, wie in diesem Fall, einfach einen persönlichen Vorteil erlangen. Anders ist es bei den sozialen Lügen. Wenn deine Freundin vom Friseur kommt und du ihr sagst, dir gefällt die Frisur wunderbar, obwohl du sie ganz scheußlich findest. In diesem Fall lügst du sie an, weil du sie nicht mit der harten Wahrheit verletzen willst. Manchmal greifen wir zu solchen sozialen Lügen, um unser Zusammenleben in der Gemeinschaft nicht zu gefährden. Da zerren in unserem Kopf zwei unterschiedliche Regelwerke über die Deutungshoheit. Die Regel, dass Lügen moralisch falsch sind und die Regel, dass man sich höflich verhalten soll. Ganz genau. Mal gewinnt die eine Seite, mal die andere. Eine Gesellschaft, die komplett ohne Lügen auskommen würde, wäre nicht unbedingt eine bessere Gesellschaft. Die Tatsache, dass sich Lügen über die Evolution so entwickelt hat, dass Menschen das eben gelegentlich tun, spricht ja eben auch dafür, dass es offenbar eine brauchbare Funktion ist, auch im zwischenmenschlichen Miteinander. Also von daher ist diese gelegentliche Lüge nicht unbedingt was Schlechtes, sondern auch was, was evolutionär gesehen offenbar sinnvoll war. Und wann erkennen Kinder, dass soziale Lügen manchmal erlaubt oder geradezu gefordert sind? Das ist ganz unterschiedlich. Manche Siebenjährige können das, manche Elfjährige noch nicht. Forscher haben das mit einem Experiment untersucht. Ein Erwachsener überreicht Kindern im Alter von 7, 9 und 11 Jahren ein langweiliges Geschenk. Einer neutralen Person gegenüber verraten die Kinder freimütig, dass ihnen das Geschenk nicht gefällt. Doch fragt sie der Schenkende selbst. Erzählt zumindest ein Teil der Kinder, das Geschenk würde ihnen gefallen. Bei den 7-Jährigen greift etwas weniger als die Hälfte der Kinder zu dieser sozialen Lüge. Bei den 11-Jährigen schon über die Hälfte der Kinder. Bei diesen ungeliebten Geschenken, die man bekommt, muss man ja verstehen, dass die andere Person nicht weiß, was in meinem Kopf vorgeht. Das heißt, dass die andere Person nicht ohnehin schon weiß, dass ich das nicht mag. Weil nur dann müsste ich nicht lügen, wenn die andere Person das ohnehin schon weiß. Also ich muss ja erst dann lügen, wenn ich davon ausgehe oder wenn ich die Fähigkeit habe zu erkennen, die andere Person weiß das nicht. Und das ist genau diese Theory of Mind, dass ich mich in andere Menschen hineinversetzen kann und zum anderen auch eine Idee davon habe, was meine eigenen Reaktionen für Gefühle in anderen auslösen, weil das ist ja genau auch der Hintergrund bei diesen ungeliebten Geschenkszenarien, dass man abschätzen kann, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann ist die andere Person enttäuscht oder traurig. Und das muss man eben auch erstmal erkennen können, dass das eigene Verhalten sowas provozieren kann und dass man deswegen das stärker kontrolliert, um beispielsweise das nicht zu tun bei einer geliebten Person. Ein anderes Mal wollte ich über einen Morast setzen, der mir anfänglich nicht so breit vorkam, als ich ihn fand, da ich mitten im Sprunge war. Schwebend in der Luft wendete ich daher wieder um, wo ich hergekommen war, um einen größeren Anlauf zu nehmen. Gleichwohl sprang ich auch zum zweiten Male noch zu kurz und fiel nicht weit vom anderen Ufer bis an den Hals in den Morast. Hier hätte ich unfehlbar umkommen müssen. Wenn nicht die Stärke meines eigenen Armes mich an meinem eigenen Haarzopfe samt dem Pferde, welches sich fest zwischen meine Knie schloss, wieder herausgezogen hätte. Der Lügenbaron Hieronymus von Münchhausen schien gar nicht anders zu können, als seine Umwelt geradezu zwanghaft ständig mit den tollsten Lügengeschichten zu unterhalten. Ein Hochstapler und Wichtigtuer. Zumindest konnte er mit seinen Lügengeschichten gut Aufmerksamkeit erregen. Vielleicht gehörte er auch zu den Leuten, die einfach besonders gut lügen können. Personen mit psychopathischen Persönlichkeitszügen. Das sind eben die Personen, die recht skrupellos andere Menschen ausnutzen und häufig auch lügen, um ihre Ziele zu erreichen, ohne dass sie Empathie oder Einfühlungsvermögen zeigen würden. Aber auch bei den Psychopathen ist es tatsächlich so, dass die oberflächlich gesehen häufig sehr charmant wirken und sehr eloquent in sozialen Interaktionen wirken und so, also durchaus sympathisch erstmal sind, solange man noch nicht festgestellt hat, dass die Personen einen hintergehen und systematisch ausnutzen. Und das kann gerade im beruflichen Kontext durchaus auch mit Erfolg in Verbindung stehen. Natürlich hat nicht nur unsere Persönlichkeit, sondern auch unser Umfeld einen Einfluss darauf, wann und wie oft wir lügen. Wenn wir zum Beispiel jemand anderen bei einer unehrlichen Handlung beobachten, dann führt das dazu, dass wir uns ebenfalls öfter unehrlich verhalten. Gruppenzwang zum Lügen sozusagen? Oder zumindest die Imitation eines erfolgreichen Verhaltens. In einem Experiment bat ein Wissenschaftler ein Kind, ihm in einen anderen Raum zu folgen. Manchmal lockte der Erwachsene die Kinder mit der Wahrheit, nämlich dass sie im Nebenraum ein spannendes Spiel spielen würden. Manchmal log er die Kinder an und versprach ihnen im anderen Raum einen Berg voll Süßigkeiten, der aber gar nicht existierte. Die Kinder, die vom Experimentator angelogen worden waren, sagten auch im folgenden Experiment häufiger die Unwahrheit als die Vergleichsgruppe. Sie haben gesehen, dass der Erwachsene gelogen hat und ihm daraus keinerlei Nachteile entstanden sind. Das motiviert natürlich zur Nachahmung. Aber im Allgemeinen steht in unserer Gesellschaft ja immer noch Ehrlichkeit hoch im Kurs. Lügen ist schlecht, die Wahrheit ist gut. Und weil wir so erzogen werden, belohnt unser Gehirn ehrliches Verhalten. Wenn wir die Werte und Normen unserer Gesellschaft beachten, dann wird das Belohnungssystem in unserem Gehirn aktiviert und produziert Glückshormone. Ehrlichkeit hat somit einen ähnlichen Effekt wie eine Tafel Schokolade oder eine Gehaltserhöhung. Wer ehrlich ist, fühlt sich glücklicher? Das könnte man so sagen. Aber wer unehrlich ist, der kann sich Vorteile erflunkern. Macht das nicht auch glücklich? Das ist die Krux. Die Menschen wollen ehrlich sein und sich redlich verhalten. Gleichzeitig bringt es aber Gewinn, genau dies nicht zu tun. Sie lösen dieses Problem, indem sie nur genauso wenig lügen und betrügen, dass sie einen kleinen Gewinn einstreichen, aber trotzdem ihr positives Selbstbild behalten können. Sie hörten Die Lüge, unser täglicher Begleiter, von Claudia Doyle. Es sprachen Katrin von Steinburg, Steven Scharf und Friedrich Schloffer. Technik Regina Stärke, Regie Stefanie Ramp. Eine Sendung von Radio Wissen.